ist unser Fallschirm. Sohn des Jungherz, Kinder, unsere Waffen sind aus deutschem Herz. Drum, Kameraden, hört die Parole und trägt sie in das junge Herz hinein. Verlegt zum Schwung, Signale geben, das Leben will gewonnen sein. Drum, Kameraden, hört die Parole und trägt sie in das junge Herz hinein. Verlegt zum Schwung, Signale geben, das Leben will gewonnen sein. Gehen wir an die Stellung. Geht es endlich los? Rufen wir Hurra, Hurra zum Gegenstoß. Drum, Kameraden, hört die Parole und trägt sie in das junge Herz hinein. Der Weg zum Sprung, Signal gegeben, das Leben will gewonnen sein. Drum, Kameraden, hört die Parole und trägt sie in das junge Herz hinein. Verliebt zum Sprung, Signal gegeben, das Leben will gewonnen sein. Ist die Schlacht zu Ende und der Krieg daraus, die deutsche Fallschirmjäger, Kameraden, hört die Parole und trägt sie in das junge Herz hinein. Verliebt zum Sprung, Signal gegeben, das Leben will gewonnen sein.